führtest mich in Shakespeares Land, damit man mich über seine grünen Wiesen gehen sah. Dort sprach ich mit seinen Philosophen und erklärte, dass auch der Atheismus christlich ist, wenn man ohne Intrigen und Grausamkeit handelt. Am Ende baten sie mich, Gott zu definieren. Sie veröffentlichten meine philosophischen Kommentare, geschmiedet in jahrelangen Studien. Die Krise des Atheismus und für die Enzyklopädie. Veröffentlicht in Oxford die Definition Gottes. Für dich war ich ehrlich und aufrichtig. Für dich erlitt ich Verfolgung und Belästigung, Verachtung, Familie, Demütigung. Eine Scheidung von französischen Politikern gefördert. Heute sing ich dir und danke dir, Mutter, dass du mich auf all meinen Wegen beschützt hast. Während ich dir schreibe, erscheint auf meinem Bildschirm: Wir werden dich töten und ich fürchte um sie. Wer unter deinem Schutz fürchtet Drohungen? Denn wie François Villon sang, bist du die Kaiserin herrlicher Himmel und dieser unserer höllischen Ebenen. Dein ist das Schicksal jedes Menschen, dein die Sorge um diese Welt, deine die Vögel und die wilden Tiere, deine die Kinder, dein das Ende des Leidens und der Pandemie. Denn in deinem Schoß findet Gott Trost und durch dich sind Jesus und ich eins.